Hello, hello, hello, friends. Hoi, hoi, hallo, hoi. Hallo, hallo, Freunde. Lasst uns eine neue Serie machen. Fasting in the New Covenant. Eine Serie über das Fasten im Neuen Bund. I've had this question asked so many times. Ich wurde schon so oft gefragt. Reinhard, do we still have to fast in the New Covenant? Reinhard, müssen wir im Neuen Bund noch fasten? And this actually has confused a lot of people. Und diese Frage verwirrt viele Menschen. And I tell you why it has confused. Und ich sag dir, warum das so ist. Because a huge part of Christianity, weil ein großer Teil des Christentums lived in the old covenant, nach dem alten Bund gelebt hat. Lived by laws, by rules, by regulations. Sie lebten nach Gesetzen, Regeln und Vorschriften. Maybe I should say they've lived in a mixture of the old and the new covenant. Vielleicht sollte ich sagen, sie lebten in einer Vermischung aus alten und neuen Bund. And of course, you know, most Christians do that. Und natürlich tun das die meisten Christen. Just think about tithing. Denk nur an den Zehnten geben. Doesn't matter what arguments you bring on the table why Christians should tithe. No. Ganz egal, welche Argumente man präsentiert, warum Christen den Zehnten geben sollten. They actually don't hold. Sie halten einfach nicht stand. In the new covenant, tithing makes no sense. Im neuen Bund macht es keinen Sinn, den Zehnten zu geben. Generosity makes sense. Großzügigkeit macht Sinn. But tithing makes no sense. Aber der Zehnte macht keinen Sinn. And so many other things, und genauso ist es mit vielen anderen Dingen, brought into our lives in the new covenant, die wir in unser Leben im neuen Bund mit hineingebracht from haben. The old covenant. Und die stammen eigentlich aus dem alten Bund. Another idea. Hier ein weiteres Beispiel. My people who are called by my name, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betet und sich von seinen bösen Wegen abwendet, werde ich vom Himmel herab hören und das Land heilen. Die meisten Christen, die ich getroffen habe, benutzen diese Bibelstelle, um andere zum Beten anzuspornen. Und so mischen wir den alten mit dem neuen Bund. Reinhard, bist du gegen das Beten? Wenn ich gegen Beten wäre, wäre ich ein Heuchler. Denn ich verbringe jeden Tag viel Zeit im Gebet. Und darum geht es auch gar nicht. Die Frage ist, wie wir Worte definieren und was dabei herauskommt. Überleg doch mal. Gerechtigkeit hat im Alten und im Neuen Bund die gleiche Bedeutung. Aber der Weg dorthin ist anders. Und das ist bei vielen Worten so. Die meisten Dinge, die im alten Bund waren, wurden im neuen Bund nicht abgeschafft. They've just been redefined. Sie wurden nur neu definiert. And now they have a new process how to get there. Und jetzt gibt es einen neuen Weg, dorthin zu gelangen. Like in the Old Testament, you got righteous by acting righteous. Im alten Bund wurdest du gerecht, indem du gerecht gehandelt hast. But in the new covenant, Jesus' own righteousness has been imputed to you. Aber im neuen Bund wird dir die Gerechtigkeit Jesu angerechnet. So you've been given a righteous nature, therefore now you act right. Du hast eine gerechte Natur erhalten und deshalb handelst du gerecht. So righteous is the same in the old and in the new covenant. Gerecht ist im alten und im neuen Bund genau das gleiche. It means being right before God. Es bedeutet, vor Gott gerecht zu sein. You just get there in a different way. Der Weg dorthin ist aber jetzt ein anderer. Take the word to sanctify. Nimm zum Beispiel das Wort heiligen. It's the same meaning in the Old and in the New Testament. Es hat im Neuen und im Alten Testament die gleiche Bedeutung. In the Old and the New Covenant. Und auch im Alten und im Neuen Bund. It means you are set apart for God. Es bedeutet, du bist für Gott abgesondert. How did you do this in the Old Covenant? Und wie war das im Alten Bund? God said, sanctify yourself for tomorrow I will show you great things. Gott sagte, heiligt euch, denn morgen werde ich euch große Dinge zeigen. Tomorrow you will come before my presence, so get ready and sanctify. Morgen werdet ihr vor mein Angesicht treten, macht euch also bereit und heiligt euch. Im neuen Bund sind wir durch das Werk Jesu Christi geheiligt worden. Es bedeutet immer noch dasselbe, nämlich dass wir für einen heiligen Gott abgesondert sind. done completely different. Es wird nur ganz anders gemacht. È completamente differente. And prayer is the same thing. Und im Gebet ist es das Gleiche. Chronicles 7:14 is such an old covenant concept. 2. Chronik 7, Vers 14 ist ein Konzept aus dem Alten Bund. Look at the context. Schau dir den Kontext an. Context er lautet so. When you sin and disobey me, wenn ihr sündigt und mir nicht gehorcht, werde ich euch verfluchen. If you want this to be removed, wenn ihr wollt, dass dieser Fluch aufgehoben wird, müsst ihr euch von euren bösen Wegen abwenden. Ihr müsst an einen bestimmten Ort gehen. In diesem Kontext spricht er von einem speziellen Ort. Und dann zu mir umkehren. Und dann werde ich den Fluch wegnehmen und das Land heilen. Aber im neuen Bund ist der Fluch schon weggenommen. Wir still making prayer just the way it was under the old covenant. Und dennoch beten wir immer noch genauso wie unter dem alten Bund. And suddenly people realize there is such an incredible new covenant. Plötzlich wird den Menschen klar, dass es einen unglaublichen neuen Bund gibt. Realize that God doesn't relate to me anymore based on what I can do. Sie erkennen, Gott richtet seine Beziehung zu mir nicht danach aus, was ich leiste. Based on what our beloved Jesus did for us. Sondern auf der Grundlage dessen, was unser geliebter Jesus gebracht hat. Burden comes off their chest. Und plötzlich fällt eine riesige Last von ihnen ab. And this is one of the dangers. Yes. Und das ist genau eine Gefahr. Because they lived in one extreme, they're going now to the other extreme. Die Menschen fallen von einem Extrem in das andere. And in the beginning, this really bothered me. Am Anfang hat mich das wirklich beunruhigt. It bothered me so much that I thought maybe I should stop preaching. Es hat mich anfangs so sehr beschäftigt, dass ich dachte, ich sollte vielleicht aufhören, den neuen Bund zu predigen. Und dann wurde mir klar, dass Apostel Paulus vor dem gleichen Problem stand. Und was tat er? Er hörte nicht auf, den neuen Bund zu predigen, er korrigierte diese Dinge nur. Und das gab mir unglaublichen Frieden im Herzen. Und ich beschloss, dass ich weiterhin den neuen Bund predigen und lehren werde. Simply correct and adjust these things. Aber ich werde einfach diese Dinge korrigieren und anpassen. And fasting has been one of those things. Und Fasten ist eines dieser Dinge. And that's what we're going to do a series about. Yes, so und darüber werden wir eine Serie machen. In fact, fasting is just one of the things, but we're deciding to do a series about that subject. Fasten ist zwar nur eines dieser Dinge, aber wir haben beschlossen, eine Serie darüber zu machen. Giving is another one of those things. Auch das Geben ist eines dieser Aspekte. Ja, ein anderer Aspekt. You know, I sat with a pastor of a mega church. Ich saß mit einem Pastor einer Megagemeinde zusammen und schaute ihm in die Augen und wir sprachen über den Zehnten. And he said to me, er sagte, never talk about tithing the way you believe it. Sprich niemals über den Zehnten so, wie du darüber denkst. We discussed this thing biblically. Und wir diskutierten die Sache ganz biblisch. And then he said this to me. Dann sagte er zu mir, Reinhard, I know you are right. Reinhard, sagt er, ich weiß, dass du recht hast. No tithing is wrong in the new covenant. Ich weiß, den Zehnten zu geben ist im neuen Bund falsch. Aber wir müssen den Zehnten weiterhin lehren, weil wir das Geld der Menschen brauchen. This was shocking, but at least he was honest. Das war schockierend, aber wenigstens war es ehrlich. Dann sagte er, he said, there is a church in our country. Es gibt in unserem Land eine Gemeinde. Where the pastor began to say, guys, we don't have to tithe because we don't live under the old covenant. Der Pastor lehrte dort Leute, wir müssen keinen Zehnten geben, weil wir nicht mehr im alten Bund leben. And people stopped to give and they could not pay the building anymore. Die Leute hörten auf zu geben und sie konnten das Gebäude nicht mehr bezahlen. Also schau. What's the problem? Wo liegt das Problem? The problem is that the truth is supposed to set us free. Das Problem ist, die Wahrheit sollte uns frei machen. But many people take the truth now and take the freedom and use it for their own flesh. Doch viele nehmen die Wahrheit und die damit verbundene Freiheit und nutzen sie für ihre eigenen Interessen. And that's what Paul warned not to do. Und genau davor warnt Paulus. He said that we've been set free, but don't use your freedom in order to gratify your flesh. Er sagt, wir wurden befreit, aber nutzt diese Freiheit nicht aus, um euer Fleisch, eure sündige Natur zu befriedigen. So I clearly understand. Für mich ist es ganz glasklar. That the new covenant idea is you give radically generous. Die Idee des neuen Bundes ist, dass du radikal radikal großzügig gibst. Das ist ganz klar im Neuen Testament. Darüber könnte ich noch lange lehren. Aber ich verstehe auch, dass die Menschen, die unter dem Gesetz des alten Bundes lebten, du musst 10% geben. Plötzlich erkennen sie, dass Gott mich nicht verfluchen wird, wenn ich keine 10% gebe. Sie realisieren, dass der Zerstörer mich nicht berührt, wenn ich die 10% nicht gebe. Und sie merken, Gott ist nicht zornig auf mich, wenn ich keine 10% gebe. Und was passiert dann? Na, dann gebe ich eben nicht. Und dann hören sie auf zu geben. Und sie stellen fest, dass Gott weder zornig auf sie ist, noch dass der Zerstörer all ihr Geld stiehlt. Nun haben sie Geld, das sie vorher nicht hatten, und können es für sich selbst ausgeben. Und damit reagieren sie auf die falschen Dinge des alten Bundes. Ist das richtig, das so zu tun? Nein. Is it understandable? Ist es nachvollziehbar? For me, yes. Für mich schon, ja. Because if you had to live by the law and you realize you don't have to anymore, you just wanna just be completely break away from all this bondage. Denn wenn du nach dem Gesetz leben musstest und merkst, dass das nicht mehr der Fall ist, möchtest du dich von diesen Fesseln ganz befreien. Das verstehe ich. Trotzdem ist es der falsche Weg, so zu leben. Denn wahre Freiheit liegt in der Großzügigkeit, nicht im Egoismus. Mit dem Fasten verhält es sich genauso. I was part of a church. Ich war Teil einer Gemeinde. Where you had to fast 2 times a year for 21 days. In der man zweimal im Jahr 21 Tage lang fasten musste. To join this 2 times a year 21-day fast, you were come under a lot of pressure. Wenn du dich diesem 21-tägigen Fasten nicht angeschlossen hast, kamst du unter sehr viel Druck. As a leader, you had no option. Als Leiter hattest du sowieso keine Wahl und keine Alternative. Aber die Art, wie das Fasten durchgeführt wurde, hatte damit zu tun, für den Hauptverantwortlichen eine Menge Geld zu erwirtschaften. Denn du musstest die Bücher kaufen, die er schrieb und druckte. Also hinter dem Fasten verbarg sich Geld. Und es steckte noch etwas anderes dahinter. Das Fasten bedeutete, dass du Gott überzeugen musst, dir etwas zu geben. Es war ein Handel mit Gott. Du hattest eine Wunschliste erstellt, was du durch das Fasten von Gott haben wolltest. Und natürlich haben die meisten Menschen nie bekommen, was auf dieser Liste stand. Vor fast 9 Jahren, mein Leader of this movement told me what he wrote down on this list that he wanted for God in this 21-day fast. Erzählte mir der Leiter dieser Bewegung, was er sich durch das 21-tägige Fasten von Gott gewünscht hatte. Now 9 years later, he still doesn't have it. Und jetzt 9 Jahre später hat er es immer noch nicht. Also wrote down and she told me and she still doesn't have it. Seine Frau hat es auch aufgeschrieben und mir erzählt und sie hat es auch immer noch nicht bekommen. So I'm not trying to pass judgment on anything. I'm just telling you the facts. Ich verurteile nichts im Nachhinein. Ich erzähle nur die Fakten. Understand why people react. Damit du verstehst, warum Menschen so reagieren. Jetzt kommen die Menschen in die Freiheit des neuen Bundes und was machen sie? Ich muss nicht mehr fasten. Ich muss nicht mehr mit Gott verhandeln. Ich bin völlig damit durch. Anstatt also zu lernen, die Dinge richtig zu tun, reagieren sie darauf, indem sie aufhören, Dinge zu tun, anstatt sie richtig zu tun. Und nochmals, ich verstehe das. Under that kind of a yoke, I never want to fast again either. Unter solch einem Joch möchte ich auch nicht fasten. Because it was stress, it was pressure, okay. It was money. Denn es war Stress, Druck und es ging um Geld. And a lot of hypocrisy. Und eine ganze Menge Heuchelei. A lot of people that ate secretly but told others they're fasting. Ich kenne eine Menge Leute, die heimlich aßen, aber sie sagten, sie würden fasten. Because you had to fast. Denn du musstest ja fasten. So you couldn't admit that you were not fasting. Du konntest also nicht zugeben, dass du nicht fastest. So unfortunately,